Die Wissenschaft erklärt: Über den Niedergang der klassischen Maya-Kultur wissen wir eigentlich nur, dass er stattgefunden hat. Alles Weitere ist reine Vermutung. Michael Decoe, die Maya. Für die einen ist die Maya-Kultur im Hochland entstanden und hat sich dann aus Gründen, die heute nicht mehr feststellbar sind, nach dem Tiefland verlagert, wo sie bei den ungünstigen Lebensbedingungen langsam verfiel. Kritiker dieser Auffassung haben nicht zu Unrecht hervorgehoben, dass 1000 Jahre eine lange Periode des Verfalls darstellen und dass diese Zeit dessen ungeachtet nicht als Verfallsperiode anzusehen ist. Gerade in diesen 1000 Jahren entfalteten sich die bedeutendsten Leistungen der Maya-Kultur. Friedrich Katz in Kindlers Kulturgeschichte. Und einige Wissenschaftler glauben, dass das Anwachsen der Bevölkerung dazu führte, die im Brandrodungsbau notwendige Schonzeit des Bodens immer mehr zu verkürzen. Das hatte zur Folge, dass keine Bäume mehr auf den verlassenen Gebieten wuchsen. Statt der Bäume wuchs Gras und es entstanden Savannen. Der verfügbare Boden muss immer mehr zurückgegangen sein und so kam es schließlich zu großen Hungersnöten. Das Tiefland konnte die Bevölkerung nicht mehr ernähren und diese musste die Heimat verlassen. Auch diese Auffassung hat nicht wenig Gegner gefunden. Man wies darauf hin, dass Savannen keineswegs in der Nähe, sondern weit entfernt von den großen Zentren zu finden sind. Manche Agronomen bezweifeln überdies, dass nach längerem Brandrodungsbau Savannen entstehen. Vor allem aber wurde festgestellt, dass unter den ersten Städten, die aufgegeben wurden, gerade solche waren, die auf periodisch durch Flüsse bewässertem Boden lagen und derartige Probleme gar nicht kannten. Praktisches. Kindlers Kulturgeschichte. Man hat errechnet, dass eine Maya-Familie 120 Tage im Jahr arbeiten musste, um das Doppelte dessen zu erzeugen, was sie zum Leben brauchte. Fischersweltgeschichte. Man hat berechnet, dass bei diesem System eine Familie von 5 Personen, die ein Feld von 4 bis 5 Hektar bewirtschaftete, in 190 Tagen über das Doppelte dessen produzierte, was sie zum Lebensunterhalt brauchte. Oder man rechnet, dass die Maisbauern nur 60 bis 70 Arbeitstage im Jahr aufzuwenden brauchten, um ihren Lebensunterhalt zu finden. Es sind Zivilisationen der Muße. Konsequenzen? Die geistigen Leistungen der Maya stehen in auffallendem Gegensatz zu ihren Methoden der Nahrungsmittelproduktion, zu den Werkzeugen, deren Entwicklungsgrad zu den niedrigsten aller amerikanischen Hochkulturen gehörte. Überhaupt ist kaum ein größerer Gegensatz denkbar als der zwischen den geistigen Leistungen und dem weitgehend neolithischen Zustand ihres materiellen Lebens. Und Rätsel für die Wissenschaft. Vom ersten Augenblick an, da die großen geistigen Leistungen der Maya, Schrift, Kalender und Mathematik, in Erscheinung traten, verfügten sie bereits über eine vollkommene Form. Vorformen der Schrift, des Kalenders, der Mathematik sind nirgends gefunden worden. Mit anderen Worten, kein Fortschritt in der Landwirtschaft, keine Entwicklung im Geistigen. Beispielsweise die bewunderte und gerühmte Erfindung der Null und des Stellenwertes. Ich versuche gerade, mir eine Vorform der Null und des Stellenwertes vorzustellen. Die Null war den Griechen und Römern unbekannt und wurde erst im Jahre 1202 nach Christi Geburt durch die Araber von den Indern nach Europa eingeführt. Das mathematische Konzept der Null ging ihrem Gebrauch in Europa um mehr als ein Jahrtausend voraus. Es ist sogar durchaus möglich, dass die Null durch transpazifische Kontakte zwischen den Maya und der Ostküste Asiens zu den Chinesen kam, an die Inder weitergegeben, von den Arabern übernommen und nach Europa gebracht wurde, wo das Konzept zwar Verbreitung fand, aber auf Widerspenstigkeit in Theorie und Praxis traf. 1299, fast ein Jahrhundert nach Erscheinen des Liber Abaci des Leonardo Fibonacci, genannt Pisano, der das Konzept der Null und das Prinzip des Stellenwerts beschreibt. 1299 verbietet die Florentiner Behörde den Kaufleuten, ihre Rechnungen in der neuen Schreibart auszuführen. Die Kontroverse der Mathematiker, ob die Null zu den Zahlen zu rechnen sei, dauerte bis ins 17. Jahrhundert. Doch zu guter Letzt wurde sie die Basis der modernen europäischen Wissenschaft. Und man könnte sogar sagen, ohne Null kein Kapitalismus. Oder auch ohne Null keine Entdeckung Amerikas. Dass aber die Maya dieses Konzept gekannt haben, erfuhr Europa erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den Fund einer kleinen Schrift, die der Leiter der Mission und spätere Bischof von Yucatan, Diego de Landa, hinterlassen hat.